Auseinandergehen ist immer sehr schwer, doch es geht nicht mehr. Ich bin ich, du bist du, ganz egal, was ich tue. Schlussbild ohne Geigen und dann nur noch Schweigen. Tränen blinke ich nochmal durchs leere Haus. Story ohne Happy End, alles ist aus. Ich bin ich, du bist du, das bleibt wahr, was ich auch tu. Ich bin ich, du bist du, es gibt kein Zurück, diesmal geb ich's zu. Auseinandergehen ist immer sehr schwer, doch es geht. Die leben bei ihrer Mutter. Schon lacht hier niemand mehr, alles ist stumm. Ich bin ich, du bist du, das bleibt wahr, was ich auch tu. Ich bin ich, du bist du, es gibt kein Zurück, diesmal geb ich's zu. Ich geb es zu, ich geb es zu. Auseinandergehen ist immer sehr schwer, doch es geht. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Ich liebe Sky mehr als alles andere auf dieser Welt. War es bei dir auch so, als du geheiratet hast? Nein. Siehst du? Dann wird alles gut. Das weiß ich einfach.